Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Leipzig, 11. Januar 1785. Ihr Stillschweigen, edler Mann, war uns unerwartet, aber nicht unerklärlich. Menschen, die wir verehren und lieben, sind wir nicht gewohnt zu verdammen, solange ein Grund zu ihrer Entschuldigung übrig bleibt. Dass sie unsere Briefe auf eine Art aufgenommen hätten, die ihrer unwürdig gewesen wäre, hielten wir nicht für möglich. Jedes von uns erklärte sich das Außenbleiben ihrer Antwort nach seiner eigenen Art, und jetzt freuen wir uns, dass unsere Ahnung Gewissheit geworden ist, dass wir den als Freund lieben können, den wir als Dichter verehrten. Die erste Absicht unserer Briefe an Sie ist nunmehr erreicht. Wir wissen, dass unsere Äußerungen den Eindruck auf Sie gemacht haben, den wir wünschten, und nun könnten wir unseren Briefwechsel schließen. Soll er fortgesetzt werden, so müssen wir Freunde sein, sonst hat er für beide Teile in der Folge mehr Beschwerliches als Anziehendes. Wir wissen genug von Ihnen, um Ihnen nach Ihrem Briefe unsere ganze Freundschaft anzubieten, aber Sie kennen uns noch nicht genug, also kommen Sie selbst so bald als möglich, dann wird sich manches sagen lassen, was sich jetzt noch nicht schreiben lässt. Es schmerzt uns, dass ein Mann, der uns so teuer ist, Kummer zu haben scheint. Wir schmeicheln uns, ihn lindern zu können, und dies macht uns ihre Freundschaft zum Bedürfnis. Ihrer Thalia sehe ich mit Verlangen entgegen, aber es sollte mir weh tun, wenn Sie dadurch von dem abgehalten würden, was Ihre eigentliche Bestimmung zu sein scheint. Alles, was die Geschichte in Charakteren und Situationen Großes liefert und Shakespeare noch nicht erschöpft hat, wartet auf Ihren Pinsel. Dies ist gleichsam bestellte Arbeit. Wenn Sie hiervon von Zeit zu Zeit etwas liefern, dann mögen Sie übrigens im Genuss Ihrer eigenen Ideen schwelgen, mögen Ihrem Geist und Herzen Luft machen, und Menschen, die Sie zu fassen vermögen, werden Sie auch für die Früchte Ihrer Erholungsstunden segnen, während dass Sie durch größere Werke, wie man sie von Ihnen zu erwarten berechtigt ist, zugleich die Forderungen Ihres Zeitalters und Ihres Vaterlandes befriedigen. Leben Sie wohl, unser gemeinschaftlicher Wunsch ist, Sie glücklich zu wissen, möchten wir doch dadurch etwas dazu beitragen können, dass wir uns näher an Sie anschließen. Der Ihrige K.